Ein neues Lied hab ich gelernt, des Heilands Lobgesang. Nun sing ich ihm erlöst befreit, mit frischem Liebesdrang. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ein Lied des Friedens sing ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhe. Den Sturm des Herzens stillte er und sprach mir Frieden zu. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ich sing der neuen Liebe Lied, wie wohl kein Lied ermisst. Wie tief die Liebe Jesu ist. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und einst sing ich das beste Lied, das nie ein Mensch erdacht, bis er die goldene Stadt durchzieht, in Jesu Bild erwacht. Es schall mein Leben lang, dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit.